haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Tramkiller, erster Teil. Der Mann sah aus, als hätte man ihn zu lange im Regen stehen lassen. Alles an ihm tropfte. Auf dem Fußboden meines Büros bildete sich eine Wasserlache, in der ich problemlos ein paar kleine Fische hätte unterbringen können. Den Mann kümmerte das nicht. Lesen Sie Zeitung? Nie vor dem Frühstück. Selten danach. Ich bin Angestellter der industriellen Betriebe. Aha. Und sowas steht heutzutage in der Zeitung? Ich bin sozusagen ein Kollege von Ihnen. Auch das noch. Stehen jetzt alle meine Kollegen in der Zeitung? Kein Wunder, dass die Auflagen sinken. Ich gehöre zum Betriebsschutz. Normalerweise ein beschaulicher Job. Aber seit ein paar Wochen ist bei uns die Hölle los. Und dagegen soll ich jetzt etwas unternehmen? Genau. Sie müssen den Mörder finden. Die Polizei tut nichts. Die glaubt an natürliche Todesfälle. In den vergangenen 3 Wochen starben 3 Passagiere der Tramlinie 13. an plötzlichem Herzversagen. Haben Sie eine neue, hinreißend schöne Tramführerin angestellt? Die 3 Männer waren alle über 60 Jahre alt und alle hatten einen Herzschrittmacher implantiert. Und der wurde durch das Quietschen der Räder umprogrammiert? Es muss jemand die Frequenz der Herzschrittmacher manipuliert haben. Ich habe gehört, dass so etwas theoretisch möglich ist. Und was theoretisch möglich ist, wird irgendwann einmal auch gemacht. Und was sagt die Polizei zu dieser Theorie? Ach, die glauben an eine zufällige Häufung. Ist doch lächerlich. Ich bin sicher, dass da ein Verbrecher am Werk ist. Er will uns schädigen. Er will, dass ältere Menschen nicht mehr Tram fahren. So wie es aussieht, ist der Täter, falls es einen gibt, auch ständig mit dem Tram unterwegs. Genau. Vielleicht ein Verrückter, der sich darüber aufregt, dass er nie einen freien Sitzplatz findet. Seit Tagen fahre ich die Linie 13 ab in meiner Freizeit. Aber die Todesfälle ereigneten sich am Nachmittag, da muss ich arbeiten. Die Leichen sind also bloß ein Hobby von Ihnen? Nein, nein. Intern machen wir uns große Sorgen. Die Presse spekuliert bereits wild drauf los. Der Tramkiller wird zum geflügelten Wort. Der Tramkiller. Bald werden die Passagierzahlen zurückgehen und alle wieder nach neuen Autobahnen schreien. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Das Auto muss aus dem Stadtbild verschwinden. Wir müssen es eliminieren. Die Stadt gehört mir. Ich wollte sagen, die Stadt gehört uns. Er beruhigte sich nach einer Weile wieder. Ich wartete und sprach ihn dann auf die finanziellen Aspekte unseres netten Gespräches an. Er kramte ein paar verschrumpelte Banknoten hervor und schaute weg, als ich sie ihm aus der Hand nahm. Er ging und ich legte mich unter den Schreibtisch. Ein paar Stunden später löste ich am Automaten eine Tageskarte und stieg in das Tram mit der Nummer 13. Ich brauche täglich Bewegung. Ich gehe drauf ohne Bewegung. Bewegung ist mein halbes Leben. Und der Rest ist Schweigen. Nein, der Rest ist Arbeit. Aber jetzt habe ich Ferien und kein Geld. Aber die Bewegung, die brauche ich trotzdem. Bewegen Sie sich ruhig ein bisschen. Mich stört das nicht. Da vorne hat es einen anderen freien Sitzplatz. Das sind immerhin 5 Meter. Sie verstehen überhaupt nichts. Ich muss nicht meinen Körper bewegen, um glücklich zu sein. Was ich brauche, ist richtige Bewegung. Mindestens 30 Stundenkilometer. Naja, am liebsten aber 130. Sie verstehen? Und weshalb sitzen Sie hier und nerven Ihre Sitznachbarn? Ja, weil man mir das Billett weggenommen hat. Fahren in angetrunkenem Zustand, ist doch lachhaft. Geschwindigkeitsübertretung, noch lachhafter. Das waren nicht mehr als 160. Und ich bin eine sichere Fahrerin. Ja, was kann ich dafür, dass diese albernen Bäume mitten in die Straße wachsen? Bäume gehören einfach nicht dahin. 4 Stück habe ich umgemäht. Und nicht mal ein Schleudertrauma. Aber Führerscheinentzug, eine Frechheit ist das. Dabei sagt mein Arzt, dass ich ohne Bewegung nicht sehr lange lebe. Mit der Bewegung hat er aber sicher nicht Ihren Kauapparat gemeint. Halten Sie den Mund und lassen Sie mich schlafen. Hey, ich habe ein Monatsabonnement. Also so etwas ist mir noch nie passiert. Sie stand auf und ich machte mich so breit wie möglich. Das half während genau 3 Stationen. Dann aber setzte sich eine ältere Frau neben mich. Sie duftete wie ein Blumenladen. Ich wünschte mir einen Ventilator herbei. Ich sitze lieber neben einem älteren Herrn, also neben diesen Jungen, die so unverschämt sind. Sie haben wohl Ihre Brille zu Hause vergessen. Meine Jahresringe sind bescheiden im Vergleich zu den Ihrigen. Ja, ja, das Leben ist wie eine Fahrt im Tram. Man trauert einer Haltestelle nach und schon hat man wieder drei andere Stationen verpasst. Die Zeit vergeht, auch wenn man still sitzt. Die Zeit vergeht immer. Genauso wie die gute Laune vergeht, wenn man im falschen Tram sitzt. Nein, das ist schon das richtige Tram. Vor 25 Jahren war es. Da stand er drüben am Kiosk bei der Haltestelle Rösligarten. Wir haben uns sofort ineinander verliebt. Leider fuhr das Tram weiter. Ich war drin und er war draußen. Seither fahre ich jeden Tag mehrmals auf dieser Linie. Eines Tages werde ich ihn wieder treffen. Ich schüttelte den Kopf und nahm mir vor, für meine nächste Tramfahrt einen Walkman zu kaufen. Die nette alte Dame mit dem Blumenduft erzählte nette Geschichten, die mich nicht interessierten. Passagiere kamen und gingen, nur Meloni blieb und er blieb wachsam. Auch als das junge Paar ins Tram stürmte. Zu spät. Wir kommen wieder zu spät. Nur weil du Stunden brauchst, um die richtigen Hosen zu finden. Ich habe die richtige Hose immer noch nicht gefunden. Du aber hast mich gehetzt und jetzt haben wir den Salat. Wir sind zu spät dran und erst noch in der falschen Hose. Diese Hose betont meinen Hintern viel zu... Dir ist das egal. Mir ist dein Hintern nicht egal, aber ich muss auch an unsere Zukunft denken. Wir brauchen diesen Kredit und wir kriegen ihn nur, wenn mein Onkel davon überzeugt ist, dass wir hart arbeiten werden. Und wie soll er davon überzeugt sein, wenn wir jedes Mal zu spät kommen? Dein Onkel interessiert sich nicht für die Uhrzeit, er interessiert sich nur für meinen Hintern. Aber du glaubst natürlich immer noch, dass Vernunft die Welt regiert. Ich kenne deinen Onkel besser als du. Ich habe gesehen, wie er mich angestarrt hat. Was glaubst du, weshalb er darauf bestand, dass ich heute mitkomme? Ach, das ist doch nur, weil er sicher sein will, dass du voll und ganz hinter meinem Projekt stehst. Schau mal, der Opa ist umgekippt. Wegschauen, Eva, wegschauen. Wenn er krank ist und Hilfe braucht, wird das Tram aufgehalten und dann kommen wir noch später. Der Opa sieht aber sehr krank aus. Irgendwie erinnert er mich an meinen eigenen Opa, damals, als er vom Mittagstisch wegkippte. Ich drehte mich um und sah den alten Mann, der jetzt quer über eine Sitzbank hing, den Kopf vornüber gebeugt. Als ich mich ihm näherte, herrschte im Tram bereits einige Aufregung. Jemand hatte auch bereits das Stichwort Tramkiller über die Lippen gebracht. Der alte Mann hörte das Stichwort nicht mehr, er war tot. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Tramkiller, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Tramkiller, zweiter Teil. Was bisher geschah? Herr Wirth, sein Mitarbeiter der industriellen Betriebe, bittet Maloney, im Tram Nummer 13 nach dem Tramkiller zu suchen. In 3 Wochen starben 3 ältere Passagiere mit der Diagnose Herzversagen auf der gleichen Strecke. Alle 3 waren Träger von Herzschrittmachern. Herr Wirth vermutet, dass der Mörder die Schrittmacher manipuliert, indem er auf deren Frequenz Funksignale sendet. Maloney ist skeptisch, als er sich ins Tram setzt. Doch nur ein paar Stationen später entdeckt er in einer Sitzreihe einen toten Mann. Es dauerte lange, bis die Polizei eintraf. Einige der Fahrgäste hinterließen ihre Adresse beim Fahrer, andere vergaßen vor lauter Aufregung, dass sie es eigentlich eilig hatten. So kam es, dass das zerstrittene junge Paar noch immer neben mir stand, als ein Beamter mit dem begann, was unter dem Begriff Ermittlungen zusammengefasst wird. Sie waren alle Zeuge dieses Todesfalls, aber Sie alle behaupten, nichts gesehen zu haben. Woran das wohl liegen mag, Maloney? Vielleicht am Wetter. Bei Föhn sollen Morde ganz besonders schwierig zu beobachten sein. Ja, ja, bei Föhn spüre ich immer mein linkes Knie. Und wenn es regnet, spüre ich meine Hüfte. Und wenn die Sonne scheint, spüre ich gar nichts. Mein Arzt sagt, Das ist alles psychomatisch. Mein Arzt muss es wissen. Der hat nämlich so etwas studiert. Für Ihre interessanten Ausführungen möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wenn alle Zeugen so behämmert wären wie Sie, dann könnten wir uns gleich alle umschulen lassen. Polizisten umschulen? Ich dachte, lernfähig ist nur, wer seinen Kopf auch dann gebrauchen kann, wenn nicht gerade Essenszeit ist. So dauert das ewig. In der Zwischenzeit hätte ich mir wenigstens andere Hosen anziehen können. Andere Hosen? Sie haben doch nicht etwa in die Hose gemacht. Nur nicht unverschämt werden. Ich habe schon mehr als einen Polizisten angezeigt. Und ich habe schon mehr als einen Zeugen mit meiner Dienstwaffe auf der Flucht erschossen. Jetzt übertreibt er wieder. Er hat noch nie jemand erschossen. Er hat auch noch nie einen Mörder überführt. Seine einzige Leidenschaft sind Kreuzworträtsel. Sie halten den Mund, Maloney! Der Mann starb einen natürlichen Tod. Sein Herz stand still, Maloney. Vermutlich haben Sie ihn mit einer Geschichte aus Ihrem Leben zu Tode gelangweilt. Genau, er ist ein Langweiler. Als ich neben ihm saß, hatte er nichts zu erzählen, nicht einmal zugehört hat Ihr er... Blumenduft hat mir gereicht. Ach, davon verstehen Sie nichts, Maloney. Das ist Psychologie. Es gibt Menschen, die können sich nicht riechen, und es gibt andere, die riechen sich aus weiter Ferne. Wenn nun zwei aufeinandertreffen, die sich gut riechen können, was machen sie dann? Na, Maloney, was meinen Sie? Sie atmen sich gegenseitig ein und wieder aus. So etwas muss ich mir nicht anhören. Das ist schweinisch. Nein, nein, Frau Zeugin oder wie immer Sie auch heißen. Psychologie ist nicht schweinisch. Wer sich gut riechen kann, findet schneller zueinander. Die Nase ist ein Liebesorgan. Und weshalb stinkt es in den Trams immer so penetrant? Ich stinke nichts. Das weißt du genau. Aber du könntest dir mal wieder ein neues Aftershave kaufen. Dieses Kloake oder wie das heißt, ist penetrant. Du riechst dafür jeden Tag anders. Wie soll das ein Mann aushalten, wenn er täglich neben einer neuen Duftwolke erwacht? Sie wechselt manchmal mitten in der Nacht ihr Parfum. Mitten in der Nacht, das kenne ich. Manchmal überkommt mich dieser Drang. Sie verstehen schon, Maloney. Da muss ich einfach aufstehen und mir noch einmal die waagerechten und senkrechten Löcher ansehen. Löcher? Wie reden Sie über Ihre Frau? Er meint Kreuzworträtsel. Meint er? Was ich meine, ist meine persönliche Sache. So, es ist 17 Uhr, ich habe Feierabend. Kommen Sie doch morgen früh alle frisch geduscht ins Polizeipräsidium. Dort dürfen Sie ein Protokoll unterschreiben. Und was passiert mit dem Mörder? Ein Mörder? Es gibt keinen Mörder. Der Mann hatte einen Herzanfall. Ich flüchtete aus dem Tram und landete wenig später nicht in der Traufe, sondern im Tramdepot. Mein Klient saß, betrübt und verängstigt zugleich, auf einem alten Holzstuhl. Ich berichtete ihm von der vierten Leiche und er zuckte leicht zusammen, als ich erwähnte, dass auch diesmal ein Herzschrittmacher keine Schritte mehr machte. Es ist Zeit, dass ich ganz offen zu Ihnen bin, Maloney. Diese Morde haben mit mir zu tun. Kommt jetzt ein Geständnis? Soll ich mich setzen oder zwei Flaschen Whisky trinken? Kein Geständnis. Einen Herzschrittmacher. Eine tolle Beichte. Möchten Sie damit im Fernsehen auftreten? Vor ein paar Jahren ging in der Stadt der Autokiller um. Tatsächlich. Er sitzt vor Ihnen. Sie sind der Autokiller. Wie viel Vierradantriebe haben Sie auf dem Gewissen? Ich habe Pneus zerstochen. Pneus? Reifen um Reifen. Nacht für Nacht. Ich wollte, dass die Autos aus der Stadt verschwinden. Alle. Ich war in Behandlung deswegen. Ich habe eine Therapie gemacht. Jetzt schlitze ich nur noch die Reifen meines eigenen Wagens auf. Sie sind Autohasser und haben trotzdem ein Auto. Nur zu therapeutischen Zwecken. Ich befürchte, dass der Tramkiller mich töten will. Als Rache für die aufgeschlitzten Reifen. Bringen Sie den Mörder zur Strecke, Maloney, damit ich wieder angstfrei leben kann. Er tupfte sich den Schweiß von der Stirn und schaute mich mit großen Kulleraugen an. Ich widerstand meiner Faust, die nach Bewegung rief, und gehorchte stattdessen meinen Beinen, die Ähnliches wünschten. Als ich nach drei Bars und vier Whiskys in meinem Büro ankam, erwartete mich ein penetranter Blumenduft. Riechen aber seltsam. Sie haben doch nicht etwa Trost im Alkohol gesucht? Nein, gesucht habe ich nichts. Das ist doch besser so. Ich weiß, wer diese armen Männer im Tram auf dem Gewissen hat. Alkohol und Zigaretten. Das war schon immer so. Nein. Eine Frau. Ah ja, den dritten Grund für die hohe Sterblichkeitsrate unseres Geschlechts hatte ich beinahe vergessen. Dieser Polizist ist mir unsympathisch. Deshalb möchte ich, dass Sie die Belohnung bekommen. Die Polizei sucht keinen Mörder. Ergo gibt es auch keine Belohnung. Ergo? Ergo. Wörter gibt es heutzutage. Sagen Sie mir, was Sie zu sagen haben. Mein Rücken sehnt sich nach einer harten Unterlage. Ich war bei 3 dieser mysteriösen Todesfälle im Tram. 3-mal kurz vor der Haltestelle Rösligarten. Genau da, wo mich damals Amors Pfeile trafen, am Kiosk. Getroffen sank sie nieder, denn die Liebe macht nicht Halt vor Gurt und Mieder. Jetzt hören Sie mir zu. Sprüche klopfen kann ich selber. Oberhalb des Kiosk wohnt eine junge Frau. Diese Frau sah ich jedes Mal am Fenster, wenn einer der Männer verstarb. Na und? Glauben Sie etwa, dass jedes Mal jemand stirbt, wenn ich in meinem Büro das Fenster öffne? Eine ganze Stadt würde vermutlich darunter leiden. Aber Sie schweifen ab. Diese Frau sah ich immer nur dann am Fenster stehen, wenn einer der Männer starb. Ich fahre die Strecke täglich mehrere Stunden, hin und zurück, zurück und hin. Ich weiß genau, wer wie oft das Fenster öffnet. Glauben Sie mir. Der Unsinn, den die Frau erzählte, hatte mich wieder einigermaßen nüchtern gemacht. Sie drängte darauf, mir die Wohnung der Frau zu zeigen. Ich willigte schließlich mehr oder weniger willenlos ein. Als ich vor dem Haus mit dem Kiosk stand, staunte ich nicht schlecht. Mein Klient war gerade dabei, die Treppenstufen zu erklimmen, die zu jener Wohnung führten, in der die alte Dame eine Mörderin vermutete. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Tramkiller, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Tramkiller. 3. und letzter Teil. Was bisher geschah? Herr Wirtz ist hinter einem Killer her, den die Polizei weder sucht, noch als solchen zur Kenntnis nimmt. Im Tram Nummer 13 fallen 3 ältere Männer innerhalb weniger Tage tot um, alle Träger eines Herzschrittmachers. Herr Wirtz vermutet, dass der Killer die Frequenz der Schrittmacher manipulieren kann. Maloney wird Zeuge eines 4. Todesfalles und lernt dabei auch eine ältere Frau kennen, die behauptet zu wissen, wer der mysteriöse Tramkiller ist. Die Spur führt zu einem Haus, vor dem Maloney eine überraschende Entdeckung macht. Ich folgte meinem Klienten leise und hörte, wie er im 2. Stock an einer Tür klingelte. Ich wartete, bis er eingelassen wurde und ging ebenfalls nach oben. Es dauerte etwas länger, bis ich mich zu der jungen Frau und meinem Klienten gesellen durfte. Was soll das? Spionieren Sie mir nach? Sie fühlten sich bedroht. Ich brauche keinen Bodyguard. Ich bin sicher. Jetzt wenigstens. Das sagen Sie. Natürlich ist er bei mir sicher. Was soll das? Sind wir uns nicht im Tram begegnet? Sie sind doch die fanatische Autofahrerin, die ihren Wagen zu Schrott gefahren hat, oder? Na und? Genau, Maloney. Na und? Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Dame wird verdächtigt, mit den Todesfällen etwas zu tun zu haben. Aber das ist doch absurd. Diese Dame, wie Sie sie nennen, ist meine Freundin. Schon seit Monaten. Genau. Wir haben uns bei unserem Therapeuten kennengelernt. Ein interessantes Paar. Der Autoaufschlitzer und die Autoerotikerin. Ach, das verstehen Sie alles nicht. Wir lieben uns, weil wir beide Probleme mit Autos haben. Er möchte alle zerstören und ich möchte mein ganzes Leben in einem Auto verbringen. Immer nur fahren. Ach Gott, in mir krampft sich alles zusammen. Ich habe so schreckliche Entzugserscheinungen. Ich brauche ein Auto. Sofort. Ja, gehen Sie endlich, Maloney. Sie ist krank. Ich bin auch krank. Aber gemeinsam, gemeinsam können wir gesund werden. Können des Gesetzes, öffnen Sie die Tür. Was ist denn das? Wer hat denn den hierher bestellt? Das Haus ist umzingelt. Wenn Sie nicht sofort öffnen, werden wir Tränen vergießen und Gas einatmen. Nein, das ist falsch. Das Licht in diesen Treppenhäusern ist miserabel. Na nu, die Tür ist ja schon offen. Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Ich wohne hier. Auf meinem Zettel steht aber, dass hier eine Frau Lüdi wohnt. Ja, das bin ich. Im Namen der Tür, Sie sind umzingelt. Tränengas und Schusswaffen zuerst. Ich bin nicht bewaffnet. Das sagen alle. Ist sonst noch jemand in der Wohnung? Das weiß man nicht so genau. Maloney, was machen Sie denn hier? Ich warte auf meinen Auftrittsapplaus. Üble Sache, Maloney. Uns wurde mitgeteilt, dass hier in dieser Wohnung eine vierfache Mörderin lebt. Wo aber hat sie die Leichen vergraben? Oder etwa eingemauert? Er marschierte in die Wohnung, nahm einen Eispickel aus seiner Manteltasche und begann damit, die Wände abzuklopfen. Die Nachbarn reagierten mit donnerndem Applaus. Es verstrich eine Viertelstunde, in der Frau Lüdi und mein Klient sprachlos dem Schauspiel folgten, das da hieß: Ein Polizist mit Eispickel sucht vier Leichen ohne Eispickel. Es wäre alles viel einfacher, wenn Sie gestehen würden. Uns liegen detaillierte Aussagen einer Frau ganz vor. Sie hat gesehen, wie Sie in dieser Wohnung vier Männer zu Tode brachten. Ich? In dieser Wohnung? Na, die spinnt ja, die Frau. Vielleicht auch nicht. Unerhört ist das, eine Intrige gegen meine Freundin. Polizei und Privatschnüffler arbeiten zusammen gegen harmlose Bürger. Jetzt halten Sie mal schön die Luft an. Die alte Frau hat gesehen, dass Frau Lüdi jedes Mal am Fenster stand, als die vier Männer im Tram starben. Vier Männer im Tram? Das Stück kenne ich nicht. Das hieß auch drei Männer im Tee. Und die drei Tanks ohne Stelle. Genau, genau. Es geht nichts über die Allgemeinbildung städtischer Beamter. Moment mal. Sie verdächtigen Frau Lüdi, die vier Männer auf dem Gewissen zu haben? So ist es. Her mit den Leichen. Sie müssen hier irgendwo sein. Die Leichen sind längst begraben. Vor ihnen steht die Tramkillerin. Ach, das ist doch Unsinn, Maloney. Diese Frau sieht nicht wie eine Tramkillerin aus. Diese Frau sieht gefährlicher aus. Was machen Sie jeweils, wenn Sie am Fenster stehen? Oh, telefonieren. Ich telefoniere immer am Fenster. Mein neues Mobiltelefon, naja, ist etwas schwach auf der Brust, aber dafür kann ich mit ihm die automatische Türverriegelung meines Autos auslösen. Ja, das ist wenigstens ein kleines Vergnügen, das ich mir gönne, wenn ich schon nicht Auto fahren darf. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das darf nicht wahr sein. Von wo hast du das Telefon? Na, Rudi Bossart hat es mir geschenkt. Bossart? Mhm. Ich habe Bossart fünfmal die Pneus aufgeschlitzt. Er ist Journalist. Er schreibt viel zu positiv über Autos. Er hasst mich. Geben Sie mir das Telefon. Wie kann man nur so ein Geschrei um ein Mobiltelefon machen? Ist es eingeschaltet? Nein, Sie müssen das Passwort eingeben. Ein Passwort? Benötigt das Telefon etwa noch eine Tastatur? Dreimal die 6 und dann die 3. Langsam, langsam, so viele Zahlen verwirren ihn. Mir wird ganz anders, mir wird so schwach. Oh, mein Herz trommelt mich wach. Heino, spinnst du? So, Heino heißen Sie. Dann singen Sie mal schön, wie ging das doch gleich? Ja, so bla, blüht der Tannenbaum. Mein Herz, welch ein Schmerz. Schalten Sie das Ding aus! Es bringt einen Herzschrittmacher auf die Ohren. Das verstehe ich nicht. Aber egal, ich benutze das Telefon sowieso nur für die Türverriegelung. Und als viermal gleichzeitig das Tram 13 vorbeifuhr, starben vier Männer an Herzversagen. Dabei war das Telefon nur für Sie gedacht, Wirtz. Also doch. Jetzt reicht es aber! Was hat eine Türverriegelung mit vier toten Männern zu tun? Vermutlich hat der Polizist nie richtig begriffen, weshalb am nächsten Tag ein gewisser Rudi Bossart ein Geständnis ablegte. Er hatte Frau Lüdi das manipulierte Telefon geschenkt, damit diese den Herzschrittmacher von Herrn Wirtz außer Rand und Band brachte. Frau Lüdi aber hatte unabsichtlich vier andere Männer damit zu Tode befördert. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Tramkiller, dritter und letzter Teil.